Gesucht wird Jesus Christus. Angeklagt wegen Verführung, anarchistischer Tendenzen, besondere Kennzeichen, Narben an Händen und Füßen. Das hat er gemacht! Du dummes Sau!